Weit vor dem Heere zogen ein Paar, und deren Land war abgebrannt. Und sie aßen, was Soldaten in den Dreck geworfen hatten, und sie flohen vor den Ratten, die die Pest im Balga hatten. Ein ganzes Jahr, vielleicht auch mehr, standen so manche Felder leer. Ran, diridan. Dann vor dem Heer zogen schon mehr, und auch viel Land war abgebrannt. Und sie aßen Dreck und Ratten ebenso wie die Soldaten, und sie flohen vor Granaten und vor Fliegen und Soldaten. Ein ganzes Jahr, vielleicht auch mehr, standen sehr viele Felder leer. Brand, Diridan. Überall her, das ganze Land bis nach Hanoi ist abgebrannt. Sind vergiftet Dreck und Ratten, niemand flieht mehr vor Granaten, und erschlagen wie die Ratten werden alle Ledernacken. 100 Jahre, vielleicht auch mehr, stehen überall die Felder leer.